26. Karl Marx ohne Kirche. St. Pauli in Leipzig. Verschwunden 1968. Es gibt diese Schwarz-Weiß-Bilder. Man sieht da die rückwärtige Giebelseite einer Kirche. Auf Kopfhöhe sitzt ein großes, viele Meter hohes Spitzbogenfenster, mit feinen Details geschmückt. Darüber, unter dem Giebel, ein rundes, über und über mit Ornamenten verziertes Fenster. Auf der Mitte des Daches ragt ein schmaler, spitzer Turm in den Himmel. Dann knickt dieser Turm ein. Fällt nach links, eine Staubwolke bildet sich. Das Dach bricht weg. Die gesamte Kirche stürzt von der hinteren Seite her ein, bis auch die Front in sich zusammenfällt. Es ist der 30. Mai 1968, als die Leipziger Universitätskirche St. Pauli aufhört zu existieren. Ihre Geschichte begann mit den Dominikanermönchen, die sich 1229 in Leipzig niedergelassen und ein Kloster gegründet hatten. Sie bauten eine einfache Klosterkirche. Über die Jahrhunderte wurde diese immer wieder umgebaut und erweitert, zunehmend prächtiger. 1409 kamen Studenten und Professoren aus Prag nach Leipzig, um eine Universität zu gründen, die heute die zweitälteste Deutschlands ist. In dieser Zeit wohnten sie bei den Mönchen, deren Kloster am selben großen Platz lag, der später Augustusplatz hieß. Nach der Reformation wurde das Kloster geschlossen. Die 24 Mönche, die noch im Konvent gelebt hatten, mussten die Stadt verlassen. Ihre fast 600 Bücher aus der Klosterbibliothek gingen in den Bestand der Universitätsbibliothek über. Dann schenkte wenige Jahre später, 1543, Herzog Moritz von Sachsen der Universität das Kloster und auch die Kirche. Man entfernte die Figuren am Altar und die Apostel an den Pfeilern. Das Chorgestühl wurde verbrannt. So verwandelte man die ehemals katholische Kirche in eine evangelische. Am 12. August 1545 wurde sie von Martin Luther geweiht. Über 400 Jahre lang existierte die Universitätskirche St. Pauli als evangelisches Gotteshaus. Den Zweiten Weltkrieg überstand sie relativ unbeschadet. Die nahegelegene katholische Propsteikirche hingegen war vollständig zerstört worden. 1946 zog deshalb auch die katholische Gemeinde in die Kirche St. Pauli ein. Es fanden nun sowohl evangelische als auch katholische Gottesdienste darin statt. Nach Kriegsende benannte man den Augustusplatz in Karl-Marx-Platz um. Auf dem SED-Parteitag 1858 beschloss man, dass er zum zeitgemäßen repräsentativen Platz einer sozialistischen Stadt umgewandelt werden sollte. Man wollte die gesamte Westseite des Platzes mit einer durchgehenden modernen Bebauung versehen. Die Universitätskirche mit ihrer neugotischen Front störte dabei. Zwischen Oktober 59 und Februar 60 erfuhr die Leipziger Einwohnerschaft aus der Presse, dass unter Anwendung modernster Mittel der Technik eine Rückversetzung der Universitätskirche um 50 Meter erfolgen sollte. Allerdings fand sich die Kirche nirgendwo auf den Plänen und Modellen der Gestaltung des Karl-Marx-Platzes, die im darauf folgenden Herbst im neuen Rathaus ausgestellt wurden. Angeblich seien die aber noch nicht endgültig, hieß es auf Anfrage. 3 Jahre lang geschah nichts, bis die Stadt im November 1963 bekannt gab, dass im darauf folgenden Jahr die neue Universität gebaut werden sollte. Mit oder ohne Kirche? Es passierte wieder jahrelang nichts. Ein zähes Ringen und Bangen. Warum der Bau immer wieder verzögert wurde, darüber lässt sich nur spekulieren. Im Sommer 1967 stellte man ein neues Modell des Bauvorhabens am Karl-Marx-Platz aus. Die Universitätskirche war darin zum Abriss markiert. Mittlerweile waren die späten 1960er angebrochen. In den USA demonstrierten Menschenmassen gegen den Vietnamkrieg. In Westdeutschland gründete sich die Kommune 1. Im Juni 1967 wurden bei Ausschreitungen am Rande einer Demonstration gegen den Besuch des persischen Schahs der Student Benno Ohnesorg erschossen. In der Tschechoslowakei brodelte es seit Jahren. Die Menschen wünschten sich Reformen. Protest war zu einem Lebensgefühl geworden. In der DDR wollte man das unterbinden. Im Januar 1968 wurde ein offizieller Wettbewerb über die Gestaltung des Karl-Marx-Platzes ausgeschrieben. Die Bevölkerung bekam davon kaum etwas mit. Schon binnen 3 Monaten sollten der SED die Pläne vorlegen. Kein Raum für Diskussionen. In der Ausschreibung hieß es, dass der Karl-Marx-Platz das geistig-kulturelle Zentrum der sozialistischen Stadt werden sollte. Man muss dabei zwischen den Zeilen lesen. Religion war im sozialistischen Staat nicht vorgesehen. Die DDR war streng atheistisch. Weil der Staat den Bürgern und Bürgerinnen sozialistische Werte und Moral vermitteln wollte, waren die Kirchen eine weltanschauliche Konkurrenz. Tatsächlich wurden Kirchen im Laufe der Zeit Räume, in denen sich politisch Andersdenkende trafen. Auch wenn das Ministerium für Staatssicherheit sich stets bemühte, Spitzel anzuwerben oder einzuschleusen. Aus 3 prämierten Entwürfen nahm man jeweils einzelne Elemente heraus und setzte sie zu einem finalen Plan des Karl-Marx-Platzes zusammen. Ohne Kirche. Das Amt für Denkmalpflege in Dresden reichte einen alternativen Gestaltungsvorschlag ein. Aber da es in der DDR keinen gesetzlich verankerten Denkmalschutz gab, konnte es auch nichts ausrichten. Am 14. Mai genehmigte man in Berlin die Pläne zur Neugestaltung des Platzes. Die Kirche würde abgerissen werden. Allerdings wollte man das den Bürgerinnen und Bürgern der DDR so spät wie möglich mitteilen. Man hatte Angst, in Leipzig könnte es zu Szenen wie in der Tschechoslowakei kommen. Trotzdem hielten sich offensichtlich nicht alle Eingeweihten an die Vorgabe, den Beschluss bis zum 23. Mai geheim zu halten. Am 19. Mai verlasen verschiedene katholische Geistliche im Sonntagsgottesdienst von der Kanzel aus eine Erklärung. Wir bitten Gott, dass die Verantwortlichen der Stadtverordnetenversammlung und auch die Gläubigen in den Pfarrgemeinden erkennen mögen, was in diesen Tagen zur Entscheidung steht, wenn auch über das Schicksal der Universitätskirche verhandelt wird. An besagtem 23. Mai tagte unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Stadtverordnetenversammlung von Leipzig. Nachdem in Berlin die Pläne abgesegnet worden waren, waren sie es nun, die über den Abriss der Universitätskirche St. Pauli verfügten. Ohne jede vorherige offizielle Informationen an die Bürgerinnen und Bürger wurde die Entscheidung eilig durchgewunken. Einen Tag später berichteten die Zeitungen nun doch über den Abriss. Dabei ging es aber weniger um den Verlust der Kirche als um die Sicherheitsvorkehrungen, Absperrungen und Verkehrsumleitungen. In den folgenden Tagen kamen in den Medien nur Menschen zu Wort, die von dem neuen Entwurf zum Karl-Marx-Platz schwärmten. Kritik fand nicht statt und durfte auch nicht stattfinden. Aber viele Menschen, die so dachten oder zumindest haderten, machten sich auf den Weg dorthin, trafen dort auf andere, blieben stehen und unterhielten sich. Unter ihnen waren auch SED-Mitglieder, die auf kritische Fragen parteilinienkonforme Antworten parat hatten. Streifenwagen umfuhren den Platz. Volkspolizisten patrouillierten. Sobald sich Polizeikräfte den kleinen Grüppchen näherten, lösten sie sich auf. Während draußen die Bevölkerung unruhig wurde, begannen eiligst rekrutierte Angestellte des Baukombinats, in der Kirche zu retten, was zu retten war. Die Polizei bewachte die Arbeiten. Die Staatssicherheit kontrollierte die rot markierten Sonderausweise. Man suchte vor allem nach alten Grabstätten. Aber es gab keine Lagepläne. Also klopfte man den Fußboden ab und bohrte ihn an einigen Stellen an. Gleichzeitig entfernte man Bilder, Plastiken und Epitaphien, Gedenktafeln mit Inschriften für Verstorbene. 3 Fotografen lichteten das gesamte Inventar ab. 48 Stunden nach dem Beschluss der Stadtverordneten hallten die ersten Presslufthämmer über den Karl-Marx-Platz. 500 Löcher mussten für Sprengsätze gebohrt werden. Das Rattern war auch die Begleitmusik des Gottesdienstes, der an diesem Sonntag in der Nikolaikirche, 100 Meter Luftlinie entfernt, stattfand. Danach gingen viele Menschen nicht nach Hause, sondern auf den Karl-Marx-Platz. Sie standen dort, still. Niemand sprach. Es gab keine Transparente, keine Parolen. Die Polizei wies die Menschen darauf hin, dass sie den Verkehr behinderten und schaffte es nach einer Weile, die stumme Demonstration aufzulösen. Gleichzeitig wurde in der Kirche zügig weitergearbeitet. Mittlerweile waren dort 7 bis 10 Steinmetze am Werk, dazu 50 Hilfspersonen. Ein Architekt koordinierte die Auslagerung kunsthistorisch wertvoller Objekte. Ein Kunsthistoriker schlich sich als Gehilfe ein. Man exhumierte das Grab des Dichters und Philosophen Christian Fürchtegott Gellert in der südlichen Seitenkapelle. In einem Sarg im Mittelschiff fanden sich Stoffreste, Haarbüschel und ein Badeschwamm. Der Sarg unter der Kanzel brannte aus, als man ihn anbohrte. Es wurde geschätzt, dass 800 Tote umzubetten waren. In den folgenden Tagen pilgerten viele Menschen zum Karl-Marx-Platz. Manche warfen Blumen des Abschieds über die Absperrung der Kirche, die aber umgehend weggeräumt wurden. Die Menschenmenge vergrößerte sich stetig. Die Polizei kontrollierte viele verhaftete Einzelne, versuchte den Platz zu räumen, Die Versammlung sei ungesetzlich. In der Nacht vom 27. Mai vergrößerte man die Absperrung. Die gesamte Fläche vor der Kirche durfte nun nicht mehr betreten werden. Der Bereich wurde von der Staatssicherheit mit Kameras überwacht. Am Morgen des folgenden Tages verstummten die Presslufthämmer. Die Sprenglöcher waren fertig gebohrt. Letzte Vorbereitungen wurden getroffen. Das Leibniz-Denkmal vor der Kirche hob man von seinem Sockel und lagerte es ein. Heute steht es im Innenhof der Universität, unweit des ursprünglichen Standorts. Auch die Glocke des Turms transportierte man ab. In der Kirche mussten die Abbauarbeiten aufhören. Ein Steinbild ging kaputt. Einige wenige mussten in der Kirche bleiben, es war keine Zeit mehr. Aber 3/4 des Inventars konnte man retten. Wegen der großräumigen Absperrungen versammelten sich Menschen nun auf dem benachbarten Teil des Karl-Marx-Platzes, vor der Oper. Die Polizei räumte und vergrößerte die Absperrung weiter. Mittlerweile gab es nur noch wenige Punkte, von denen aus man die Kirche gut sehen konnte. Am 29. Mai konnte man in der Presse lesen, dass am folgenden Tag um 10 Uhr vormittags die Abtragung der Altsubstanz stattfinden werde. Jeder und jede wusste, was das hieß. Aus Sicherheitsgründen müsse dafür eine 300 Meter große Sperrzone eingerichtet werden, weil man angeblich mit der Detonation von unentdeckten Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg zu rechnen habe. LKWs wurden auf den Platz gefahren und so aufgestellt, dass Fotografieren nicht möglich war. Allerdings fuhren sie nach Einbruch der Dunkelheit wieder weg. Bereits um 9 Uhr am Morgen des 30. Mai waren die wenigen Plätze, von denen aus man die Kirche sehen konnte, voller Menschen. Einige fotografierten und filmten, trotz Verbots. Deshalb können wir uns heute noch ansehen, wie die Universitätskirche St. Pauli einstürzt, wie der Turm wegbricht, wie der Bau Dominostein gleich zusammenfällt. Am selben Tag begannen zwei Bagger, den Schutt auf Lastwagen zu laden und in eine 5 Kilometer entfernte Sandgrube zu fahren. Auch sie stand unter Polizeischutz. Heute ist aus der Etzoldschen Sandgrube ein Park geworden. Auf dem Plateau des Trümmerbergs gibt es eine Klanginstallation. Tritt man auf die dort eingelassenen Schieferplatten, hört man Geräusche der Stadt, Stimmen von Zeitzeugen und die Pfeifen der Orgel. Sie erheben sich zu einem Konzert, das sehr plötzlich abbricht, so wie auch die Kirche ausradiert worden war. An der Westseite des Karl-Marx-Platzes wuchs innerhalb weniger Jahre das Hauptgebäude der Universität empor, ein funktionaler rechteckiger Verwaltungsbau. Bereits 1971 war es fertiggestellt. 3 Jahre später brachte man über dem Eingang ein Bronzerelief an. Den Kopf von Karl Marx, umgeben von sehr vielen unterschiedlichen Menschen. In den folgenden Jahren entstanden diverse Hörsaalgebäude, die Mensa und eine Zweigstelle der Universitätsbibliothek. Aber die Bauten wurden erstaunlich schnell marode. 2007 begann man mit dem Teilabriss. Heute steht am erneut umbenannten Augustusplatz an der Stelle der ehemaligen Universitätskirche St. Pauli wieder ein Gebäude mit einem spitzen Dach, einem runden Fenster mit jeder Menge Ornamenten unter dem Giebel, darunter das große Spitzbogenfenster. Allerdings ist es aus Glas und glatten Steinplatten gebaut und Teil eines gläsernen Ensembles, das die Konturen der Vorkriegsgebäude nachzeichnet. Paulinum nennt man diesen Teil der Leipziger Universität. Innen kommt man sich vor wie in einem Raumschiff, was vor allem am großen Hörsaal, dem Auditorium Maximum, liegt, das einer riesigen weißen Kapsel gleicht. Die Wände sind hoch und weiß. Überall hängen Kunstwerke aus den Gebäuden, die hier einst gestanden haben. Eine Kirche gibt es auch wieder. Es ist ein durch Glastüren abgetrennter Bereich. In ihm befinden sich einige der Steintafeln, die man retten konnte. Auch skulpturale Kunstwerke mit kämpfenden Engeln und naturalistische Gemälde biblischer Szenen. Dieser Raum mit seiner modernen Ausstattung und dem historischen Inventar erinnert an eine künstlerische Intervention, eine seltsame Mischung aus Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Erinnerung und gelebter Praxis. Mit der Universitätskirche St. Pauli hatte sich das DDR-Regime einer alten, verstaubten historischen Substanz entledigt, die nicht in das bauliche Konzept seines Karl-Marx-Platzes gepasst hatte. Man wollte etwas Neues, Zukunftsweisendes errichten. 40 Jahre später wird in Berlin dieser Vorgang spiegelbildlich wiederholt. Nur reißt man dort ein Gebäude der DDR-Zeit ab, das einst neu und zukunftsweisend war, und ersetzt es durch den Nachbau eines historischen Schlosses.